1986 hatte Michail Gorbatschow in seiner aufsehenerregenden Rede vor der UNO angekündigt, dass 6 Panzerdivisionen aus 3 Ländern des Warschauer Paktes abgezogen werden sollten, und zwar aus Ungarn, der Tschechoslowakei und der DDR. Dieser sowjetische Truppenabzug begann heute mit der 32. Division. Zu diesem Anlass wurden eigens die Tore einer Kaserne in Jüterbog, südlich von Berlin, für die Presse geöffnet. Hartwig Heber berichtet. Auch der technische Bereich war nicht versperrt. Und dort hatte man eine ganze Reihe von etwa 30 Panzern auffahren lassen, sämtlich vom Modell T-64. Zwar nicht die allerneueste Bauart, aber sie seien durchaus nicht veraltet, hatte Generalleutnant Valery Fursin, immerhin stellvertretender Oberkommandierender der Sowjettruppen in der DDR, zuvor beteuert. Wie die übrigen der insgesamt 4000 in die Sowjetunion zurückkehrenden Fahrzeuge, seien sie reguläre Kampfpanzer. 1000 davon haben, wie der Sowjetgeneral weiter erläuterte, die DDR schon in der ersten Märzhälfte verlassen. Bis zum Ende des kommenden Jahres sollen insgesamt 4 Panzerdivisionen in die Heimat zurückkehren. Außerdem sollen die verbleibenden Kräfte durch Umstrukturierungen sichtbarer Verteidigungscharakter erhalten. Dies wird nach den Worten des stellvertretenden Kommandeurs vor allem durch die Verminderung der Anzahl von Panzern in den einzelnen Verbänden, wie es hieß, zwischen 40% und 80%, sowie durch Verstärkung von Abwehrwaffen erfolgen. Über die Gesamtstärke der sowjetischen Panzerarmee in der DDR wollte General Fursin keine Angaben machen. Ob die einseitige Reduzierung von den Militärs womöglich als Erhöhung des Risikos angesehen wird? Vor der Reihe der Panzer wehrt ein Politoffizier lebhaft ab. Nein, es gibt kein Risiko. Wir haben die Angriffswaffen, das sind ja Angriffspanzer, die kürzen wir. Aber die Verteidigungsmaßnahmen, die bleiben. Das Leben in der sowjetischen Kaserne macht einen sehr spartanischen Eindruck. Gab es überhaupt Kontakte mit der Bevölkerung? Wenn Sie ihn fragen, ob er mal nach Jüterbog gegangen ist, ob er da Leute getroffen hat? Natürlich, ja. Wie oft? Einmal, zweimal in der Woche durchaus. So großzügig wie für diesen Offizier sind die Möglichkeiten für Mannschaften wohl nicht. Ein Panzersoldat. Er hat auch die deutsche Sprache studiert. Mit unserem Komsomolern haben wir uns mit Jüterbogern und Belzigskim Rajonen. Und die Komsomolzen des Regiments hatten Begegnungen mit den FDJ-Abteilungen in Belzig und Jüterbog. War er mal tanzen? Hat er Mädchen kennengelernt? Na Tanzach, познакомились ли вы с девушками? Nein. Am 17. Mai werden auch aus Jüterbog die ersten Panzer den Heimweg antreten. Nach Kiew wird die Reise führen. Die Besatzungen werden dann auf andere Einheiten verteilt, soweit sie nicht in den Ruhestand gehen. Mehr als einmal hat Michail Gorbatschow den Westen mit Abrüstungsankündigungen überrascht. Ein Teil dieser Überraschungen ist der Truppenabbau in der DDR. Ein anderer könnte beim Bonn-Besuch des sowjetischen Staats- und Parteichefs im Juni ins Haus stehen. Der sowjetische Generalstabschef Michail Moiseyev nannte es möglich, dass Gorbatschow eine Initiative in Sachen atomarer Kurzstreckenraketen nach Bonn mitbringe. Moiseyev sagte dies am Rande seiner Gespräche mit dem Generalinspekteur der Bundeswehr, Dieter Wellershoff. Er hält sich seit Mittwoch in Moskau auf. Heute traf Wellershoff mit dem sowjetischen Verteidigungsminister Jassow zusammen. Hören Sie den Beitrag von Hans-Peter Riese. Obwohl der Generalinspekteur der Bundeswehr, Admiral Wellershoff, bei seinem Besuch in Moskau, wie er selber sagte, nichts zu verhandeln hatte, kommt er doch mit einer Reihe sehr konkreter Ergebnisse nach Bonn zurück. Mit seinem Gastgeber, Generalstabschef Moiseyev, hat Wellershoff nämlich Vorschläge für die Verteidigungsminister ausgearbeitet, die der Verbreiterung und Vertiefung der Kontakte zwischen den Militärs dienen sollen. In erster Linie soll die Stellung der Militärattachés an den Botschaften in Bonn und Moskau verbessert werden. Die Kommandeure der Teilstreitkräfte beider Armeen sollen sich zu Gedankenaustausch treffen. Man will gegenseitige Besuche von Marineeinheiten organisieren und schließlich soll es einen Redner- und Expertenaustausch zwischen den beiden Führungsakademien geben. Alles dies soll, wie Wellershoff in Moskau vor der Presse sagte, dem vornehmsten Ziel der Soldaten dienen, nämlich Krieg zu verhindern. Wellershoff, der die Gesprächsatmosphäre als sachlich und offen charakterisierte, ließ keinen Zweifel daran, dass es auch gravierende Unterschiede in den Auffassungen gegeben hat. die liegen schon in der Tatsache, wie er sagte, dass bei seinem Zusammentreffen mit dem sowjetischen Verteidigungsminister Jasow heute Vormittag der Vertreter einer nuklearen Supermacht mit dem ersten Soldaten einer nicht-nuklearen Mittelmacht gesprochen habe. Dem von Moskau formulierten Ziel einer nuklearwaffenfreien Welt bis zur Jahrtausendwende wolle er, Velasow, sich gerne anschließen. Sie sei indessen nach Lage der Dinge unrealistisch. Das Thema der Modernisierung hat nach seinen Worten keine beherrschende Rolle in den Gesprächen mit Jasow und Moiseev gespielt. Allerdings hatte der sowjetische Generalstabschef vor Journalisten nicht ausgeschlossen, dass Generalsekretär Gorbatschow bei seinem Besuch in Bonn im Juni einen neuen Vorschlag für Verhandlungen über die Kurzstreckenraketen machen werde. Breiten Raum bei den Gesprächen hat nach den Worten des Generalinspekteurs die Diskussion über die Militärdoktrinen und Strategien eingenommen. Obwohl die Sowjetunion, wie Velasow sagte, auf dem Wege zu einer der NATO-Strategie vergleichbaren Defensivdoktrin sei, sprechen die militärischen Tatsachen, Aufbau, Struktur und Dislozierung der sowjetischen Streitkräfte bisher noch dagegen, diesen Umdenkungsprozess bereits als Realität zu betrachten. Velasow hat seinen Gastgeber Moiseev zu einem Besuch der Bundeswehr eingeladen und gleichzeitig die Einladung des früheren Verteidigungsministers Robert Scholz an den sowjetischen Minister Jasow im Namen von Gerd Stoltenberg erneuert. Ob Jasow eventuell in der Delegation von Generalsekretär Gorbatschow in die Bundesrepublik kommen wird, ist dagegen noch nicht erörtert worden. Ungleichgewichte bei den Streitkräften und der konventionellen Rüstung beseitigen und eine militärische Stabilität auf möglichst niedrigem Niveau in Europa erzielen. Das ist das Vorhaben der 16 NATO und 7 Warschauer Paktstaaten, die seit heute in Wien an einem Tisch sitzen. Es ist dies die zweite Verhandlungsrunde der Konferenz über konventionelle Streitkräfte in Europa. Erste Differenzen zwischen Ost und West in diesen Fragen waren gegen Ende der ersten Runde deutlich geworden. Dennoch herrscht vorsichtiger Optimismus in Wien. Thomas Gerlach berichtet. Seit heute früh, als sich die Flügeltüren mit dezentem Klang geschlossen haben, sind die Experten aus insgesamt 23 Staaten in einer zweiten Verhandlungsrunde bemüht, das Ungleichgewicht in der konventionellen Rüstung Europas zu beseitigen und Stabilität auf möglichst niedrigem Niveau zu erreichen. Delegierte beider Blöcke verbreiteten am Vormittag in Wien gedämpften Optimismus. Der scheint auch nötig, denn auf dem Weg zum ehrgeizigen Ziel gilt es, gewaltige Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Allein schon die Frage, was abgerüstet werden soll, ist strittig. So wie es die NATO verlangt hat, werden nun Panzer, Schützenpanzer und Artillerie ins Visier genommen. Moskau und Partnern ist das zu wenig. Sie möchten Rotstift und Schneidbrenner auch bei Kampfflugzeugen, Hubschraubern, Raketen und Seestreitkräften ansetzen. Keinen Handlungsbedarf zum gegenwärtigen Zeitpunkt sehen hier vor allem Washington, Paris und London und wollen auf diesem Wege wohl auch die östliche Seite unter Druck setzen. Wird die VKSE abgekürzte Konferenz ein Erfolg, dann könne man sich an die anderen Waffengattungen machen, heißt es. Auch das Ausmaß der Reduktion ist umstritten. Hier klafft die Ausgangslage weit auseinander. Ein Beispiel. Wollte man jedem Pakt, wie im Gespräch, 20.000 Panzer zubilligen, müsste die NATO gut 2.000 verschrotten, der Warschauer Pakt aber mehr als ihm blieben, nämlich 30.000. An einen weiteren Dollpunkt der Verhandlungen rührte Moskaus Verhandlungsleiter Krinevsky heute, wo nämlich abgerüstet werden soll und zu welchem Zeitpunkt. Die Sowjetunion sprach dabei von mehreren Regionen, der sogenannten Kontaktzone an der Nahtstelle zwischen beiden Militärblöcken sowie dem militärischen Hinterland. Nach Moskauer Sicht sollte in allen Gebieten gleichzeitig abgerüstet werden, jede Zone soll eigene Obergrenzen erhalten. Ein Vorschlag, dem die US-Delegation prinzipiell zugestimmt hat, wenngleich bemängelt wurde, Krinevsky habe keine Zahlen genannt. Wien. Gleichzeitige Verhandlungen über den Abbau der atomaren Kurzstreckenraketen hat der Ostblock zu Beginn der Wiener Abrüstungsgespräche über konventionelle Stabilität in Europa, genannt VKSE, gefordert. DDR-Botschafter Ernst sagte, solche Verhandlungen seien für die Menschen in beiden deutschen Staaten von essentieller Bedeutung. Im Zusammenhang mit der NATO-Kontroverse um die Kurzstreckenraketen kommentiert die italienische Zeitung Il Messaggero das Gespräch von Bundeskanzler Kohl und Regierungschef De Mita gestern in Rom. Wir lesen. Der Bundeskanzler war gestern ein völlig anderer als der nervöse, angespannte und gebeugte Mann in der brüsken Konfrontation mit der britischen Premierministerin Thatcher am vergangenen Sonntag. Nach deren klarem Nein auf alle Forderungen Kohls reagierte die Bundesrepublik unverzüglich mit einer diplomatischen Offensive. Kohl suchte in Rom und Genscher in Paris nach den Intentionen der dortigen Regierungen. Zumindest der Bundeskanzler konnte seinen Besuch optimistisch beenden. Sowohl Kohl als auch Demeter zeigten sich fest davon überzeugt, dass es möglich sein werde, einen Kompromiss für den NATO-Gipfel in Brüssel zu finden. Erinnert Il Messaggero aus Rom. Die in Wien erscheinende Presse führt aus, Wahlkampffieber der neuesten Art hat Westeuropa erfasst. 9 Länder sollen hinter der Partei Washington-London stehen, die für eine Modernisierung und gegen Verhandlungen sind. Während 7 Staaten Bonn wählen würden, das eine Modernisierung der Kurzstreckenraketen von Verhandlungen abhängig machen möchte. Hinter diesen läppischen Zahlenspielen verbirgt sich die bisher schwerste Krise innerhalb der NATO. Dabei stehen die Deutschen vor der historischen Frage, worauf sie in Zukunft setzen. Auf weitere amerikanische Präsenz samt aller Risiken und Raketen oder auf ein weiteres friedliches Verhalten der Sowjetunion samt aller Ungewissheiten, bemerkt die Presse aus Wien. Es folgt ein Zitat aus der New York Times. Meine Damen und Herren, dieses Zitat können wir nicht mehr bringen, weil die Zeit uns. Es folgen jetzt internationale Pressestimmen zu der NATO-Kontroverse um die Modernisierung der nuklearen Kurzstreckenraketen. Il Messaggero aus Rom vertritt dazu folgende Ansicht. Das amerikanische Unbehagen an den NATO-Verbündeten ist nicht nur auf die wichtige militärische Frage der in der Bundesrepublik stationierten Lance-Raketen beschränkt. Es besteht, und das muss man hervorheben, eine ausgesprochene Ablehnung gegen die philosowjetische Linie von Bundesaußenminister Genscher, der noch gestern erneut bekräftigte, dass sich die Deutschen zur Frage der Waffen, die in ihrem Land stationiert sind, äußern müssen. Die amerikanische Verwirrung und Unsicherheit resultieren aber auch aus der noch fehlenden Antwort auf das globale Problem, nämlich wie man in Westeuropa auf die Reformpolitik des sowjetischen Staats- und Parteichefs Gorbatschow und auf seine Abrüstungsinitiativen antworten soll. Das war die italienische Zeitung Il Messaggero. Nun ein Blick in die österreichische Tageszeitung Der Standard. Für die USA sind die nuklearen Kurzstreckenwaffen ein Element der Abschreckung, mit der die Gefahr einer militärischen Aggression reduziert werden soll. Auf die Deutschen, die vom Albtraum verfolgt werden, im Konfliktfall atomares Schlachtfeld zu werden, wirken diese Waffen selbst jedoch zunehmend abschreckend. Nun wird innerhalb der NATO fieberhaft an einem Kompromiss gearbeitet. Die Regierungschefs werden wohl die Gültigkeit der Abschreckungsdoktrin unterstreichen, sowie die Notwendigkeit bekräftigen, die Kurzstreckensysteme zu modernisieren und gleichzeitig Gespräche über eine Reduzierung dieser Raketen als erstrebenswert bezeichnen. Das ist ein Kompromiss, der die Risse im Bündnis übertüncht, aber nicht dauerhaft kitten wird. Dazu sind Denkansätze und Bedrohungsgefühle zu unterschiedlich, erläutert der Standard aus Wien. La Stampa aus Turin kommentiert die Kontroverse so: Niemand auf der anderen Seite des Ozeans beabsichtigt, mit Gewalt den nationalen Willen der europäischen Alliierten zu bestimmen. Das Problem ist hingegen, einen Konsens für eine Politik zu finden, die die Deutschen und viele andere als falsch ansehen. Die direkte Sprache von Bundesaußenminister Genscher trifft sicher das Herz der Debatte. Wiederholt hat er seine Position deutlich gemacht. Die Meinung der Bundesrepublik müsse ernsthaft respektiert werden. Die Ablehnungsfront gegen die amerikanischen Positionen konsolidiere sich, wie Bonn betont, während sogar in den USA die Kritik an der Haltung von Präsident Bush wächst, führt La Stampa aus. Abschließend El País aus Madrid. Die innerhalb der NATO entstandene Krise um die Kurzstreckenraketen ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die US-Administration eine klare Politik gegenüber der Sowjetunion noch nicht hat. Das Thema der atomaren Kurzstreckenwaffen, das die Allianz in 2 Blöcke zu teilen droht, nämlich einen der Angloamerikaner und einen der europäischen NATO-Mitglieder, ist auch von Washington noch nicht offiziell geklärt worden. Unterdessen hat Bundeskanzler Kohl einen unerwarteten Verbündeten in Washington gefunden. Kein anderer als Paul Nitze, Der einstige Abrüstungsberater von Präsident Reagan hat die Weigerung der Regierung Bush, mit der Sowjetunion über die Kurzstreckenraketen zu verhandeln, als einen schwerwiegenden Irrtum bezeichnet. Mit diesem Auszug aus der spanischen Zeitung El País beendeten wir die internationale Presseschau. Der Streit um Raketenverhandlungen mit Moskau scheint sich zu verschärfen. Das Telefonat zwischen Kanzler Kohl und US-Präsident Bush Ende letzter Woche habe keine Veränderung der Standpunkte gebracht, heißt es aus dem Weißen Haus. Und selbst nachdem auch in den Vereinigten Staaten, zum Beispiel in den Verteidigungs- und außenpolitischen Ausschüssen, Unverständnis schon geäußert wird über die offenbar mangelnde Kompromissbereitschaft der Bush-Administration, zeigt sich die doch weiter beharrlich. Keine Verhandlungen mit den Sowjets über Kurzstreckenraketen. Ein bewährtes Drohmittel wird gar wieder hervorgeholt. Es wird laut nachgedacht über einen möglichen amerikanischen Truppenabzug aus Europa. Les Espin etwa, der Vorsitzende des Streitkräfteausschusses im US-Repräsentantenhaus, begründet, ohne den Schutz von Atomwaffen seien die US-Truppen in Europa nicht sicher. Ähnlich äußerte sich der amerikanische Sicherheitsexperte Sonnenfeld heute im Deutschlandfunk. Truppenabzug aus Europa, bedeutet diese Drohung eine Eskalation im Raketenstreit? Der Kommentar von Peter Frey aus Bonn. Es ist nicht das erste Mal, dass mit dem Abzug amerikanischer Truppen aus der Bundesrepublik gedroht wird. Bisher kamen diese Drohungen von vereinzelten US-Senatoren, von aggressiven Kommentatoren, die sich allerdings auf eine gewisse öffentliche amerikanische Meinung berufen konnten. Solche amerikanischen Stimmungen wurden dann gerne hierzulande innenpolitisch ausgeschlachtet. Der mögliche Abzug der amerikanischen Truppen als Menetikel an die Wand gemalt und in Wahlkämpfen gegen Rot und Grün ausgeschlachtet. Aber so recht ernst wurden solche amerikanischen Drohungen nie genommen. Jetzt wird vor dem Hintergrund der Debatte über das Für und Wider atomarer Kurzstreckenraketen erneut mit dem Abzug amerikanischer Truppen gedroht. Sicherlich ist es ein Zweck dieser Übung aus der Sicht Washingtons, die selbstbewussteren europäischen NATO-Verbündeten vor dem wichtigen NATO-Gipfel Ende dieses Monats zu disziplinieren oder in militärischer Sprache auf Vordermann zu bringen. So argumentieren diesmal nicht nur einige Senatoren, sondern der neue amerikanische Botschafter in Bonn, Walters, ebenso wie der amerikanische Verteidigungsminister Cheney. Ohne den Schutz der Kurzstreckenraketen könnte es den amerikanischen Truppen nicht zugemutet werden, hierzulande länger stationiert zu bleiben. Es liegt in der Logik dieser Argumentation, dass dann alle 300.000 amerikanischen Soldaten stationiert nicht nur in der Bundesrepublik, sondern in Europa abzuziehen wären. Einmal wird die Bundesrepublik von den meisten kontinentaleuropäischen NATO-Partnern in ihrer Position unterstützt. Und zum anderen hat gerade die letzte Wintex-Übung 89 drastisch vorgeführt, dass ganz Europa vom Einsatz der Kurzstreckenraketen atomar verwüstet würde. Es müsste dann schon der Abzug aller amerikanischen Truppen aus Europa sein, wenn der Schutz für diese Soldaten für so unzureichend gehalten wird. Und hier wird ein Stück amerikanischer Denkweise offenbar, das die eigentliche Dramatik der laufenden Diskussion verdeutlicht und zugleich ihre Gefährlichkeit. Sowohl mit ihrer Weigerung, mit den Sowjets über den Abbau von Kurzstreckenraketen in Europa zu verhandeln, als auch mit der Drohung des Truppenabzugs setzen sich die Amerikaner massiv dem Verdacht aus, der nicht neu ist, sie würden sich von der totalen NATO-Verantwortung einer für alle, alle für einen abkoppeln. Kurzstreckenraketen in Europa nach der Nulllösung bei den Mittelstreckenraketen könnten einen atomaren Krieg der Supermächte zunächst einmal auf Europa begrenzen. Ohne Kurzstreckenraketen wäre im Ernstfall die NATO-Treue der Amerikaner sofort auf die Probe gestellt. Die USA müssten dann ihr ganzes Gewicht verteidigungspolitisch in die Waagschale werfen, mit ihren strategischen Atomwaffen, also den Interkontinentalraketen. Die USA wären von Anfang an in so einem Konflikt selbst bedroht. Innenpolitisch ist diese Vorstellung in den USA ebenso unpopulär, wie es innenpolitisch hierzulande unmöglich ist, Europa sozusagen als atomare Pufferzone beim Zusammenprall der Supermächte preiszugeben. Und wir haben ja aus gutem Grund noch nicht einmal Verfügungsgewalt über die amerikanischen atomaren Kurzstreckenraketen. Und weil hier innenpolitische Kräfte aktiviert werden, auf beiden Seiten des Atlantiks, ist die Diskussion diesmal ernster zu nehmen, auch die Teildiskussion über einen möglichen Truppenabzug. Solche Diskussionen können Politikern aus der Kontrolle geraten. Die Ahnung von einem Ende des Kalten Krieges in Europa stärkt hier den Wunsch nach noch mehr Abrüstung. Gleichzeitig lenkt die westliche Supermacht von ihrer anhaltenden Konzeptionslosigkeit in der Ost-West-Politik mit Kraftmeierei im NATO-Bündnis selbst ab. Und die Deutschen sind da gerade recht. Sie seien Gorbatschows Charme erlegen. Die Wiedervereinigung wird vorausgesagt und Unzuverlässigkeit der Vergangenheit von Tauroggen über Rapallo bis München in Erinnerung gerufen. Solche Stimmungsmache ist gefährlich, kann das NATO-Bündnis schwächen und innenpolitische Kräfte mobilisieren, die auch einen amerikanischen Truppenabzug möglich erscheinen lassen, möglicher jedenfalls als zur früheren Zeit. Der Kommentar von Peter Frey. Es ist nicht das erste Mal, meine Damen und Herren, dass die Sowjetunion im Zeichen von Glasnost mit einer Tradition bricht, die sie ansonsten zu Gedenktagen des Zweiten Weltkriegs gepflegt hat. Das sowjetische Heldentum hochzuhalten, den Diktator Stalin als genialen Kriegsherrn darzustellen. Die Pravda begleitete diese Gedenktage mit unkritischen Lobartikeln. Nicht so geschehen im vergangenen Jahr bereits und auch heute setzte die Parteizeitung mit einem ganzseitigen Bericht die Demontage des Diktators fort. Doch es kommt noch überraschender. Ein Fernsehbericht, der bereits 1988 fertiggestellt, aber damals noch nicht gesendet werden durfte, wurde nun freigegeben. Sein brisantes Thema zwischen Stalin und Hitler hat es konkrete Absprachen gegeben, welcher Art. Dazu äußert sich der ehemalige Dolmetscher von Stalin in unserem Film von Josef Dreckmann. So schonungslos ist im sowjetischen Fernsehen noch nie mit der eigenen Vergangenheit abgerechnet worden, wie in der 2-Stunden-Dokumentation Augenzeuge. Der Augenzeuge ist Valentin Bereshkov. Er war der Dolmetscher Stalins und vor allem der Übersetzer des damaligen sowjetischen Außenministers Molotow bei dessen Verhandlungen mit dem Deutschen Reich. Mit Archivmaterial unterbauert Bereshkov seine These, dass sich zumindest bis zum deutschen Einmarsch 1941 die Regime in Berlin und Moskau über weite Strecken geglichen hätten, nicht nur äußerlich. Hitler, wie auch Stalin, so Bereshkov, seien sicher gewesen, sich in den Kopf des jeweils anderen hineindenken zu können. Sie hätten nicht nur Respekt voreinander, sondern sogar so etwas wie Sympathie füreinander gehabt. Zum ersten Mal erfährt das sowjetische Fernsehpublikum im Detail, wie geradezu freundschaftlich die Außenminister Molotow und Ribbentrop miteinander umgegangen sind, als es galt, den Hitler-Stalin-Pakt von 1939, einen Nichtangriffsvertrag, auszuhandeln. Mehr noch, erstmals müssen die Sowjetbürger sich damit auseinandersetzen, dass damals über ein Bündnis der Diktaturen Deutschland, Italien und Sowjetunion verhandelt wurde, das, laut Bereshkov im Protokoll festgehalten, die Welt bereits in Interessenssphären zwischen Moskau und Berlin aufgeteilt war. Das wird offiziell bis heute dementiert. Und für die sowjetischen Zuschauer muss es ein Schock sein, wenn der Augenzeuge berichtet, wie Stalin im Politbüro Hitler als einen tollen Kerl bezeichnete, von dem man lernen könne, wie man mit seinen Gegnern umgeht. Herr Bereshko, war die Zeit erst jetzt reif, um diese bitteren Wahrheiten zu zeigen? Ja, ich denke, früher war es nicht möglich. Als ich meine Bücher geschrieben habe, das war schon fast vor 20 Jahren, die Situation war doch so, dass vieles verschwiegen war, besonders was verbunden war mit Stalins Politik und dieser Periode der sowjetisch-deutschen Beziehungen vor dem Weltkrieg. Und noch ein Tabu wird gebrochen. Die sowjetischen Zuschauer erfahren, wie eng Moskau und Berlin zusammengearbeitet haben, als es darum ging, das unglückselige Polen unter sich aufzuteilen. Auch das muss ein Schock für all die Sowjetbürger sein, die ehrlich davon überzeugt sind, dass ihr Land tatsächlich immer die Speerspitze im antifaschistischen Kampf gewesen ist. muss diese Wahrheit, also die Kungelei zwischen Stalin und Hitler, nicht viele ihrer Landsleute verletzen, die unter uns Deutschen gelitten haben? Ja, da haben Sie recht, das kann sein, das kann sein. Viele Leute, wissen Sie, sie verbinden ihre eigene Erfahrung, ihre eigenen Erlebnisse mit der Periode. Und sie haben ja etwas geleistet, sie haben ja ehrlich gearbeitet oder gekämpft und so weiter. Und wenn wir dann entlarven, was also Schlechtes und Grausames zu der Zeit war, dann fühlen sie sich beleidigt sozusagen. Sie denken, dass ihr Leben umsonst war. Und deswegen können sie auch, wenn sie diesen Film anschauen, können sie auch solche Gefühle haben. Aber ich denke, wir müssen doch genug Tapferheit haben sozusagen, um der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Während in der Sowjetunion die Auseinandersetzung mit der Stalin-Ära derart offene Formen angenommen hat, ist man im sozialistischen Bruderland DDR keineswegs bereit, auch nur mit dem kleinen Finger in diese Richtung zu zeigen. Statt sich ernsthaft über eine gemeinsame Strategie gegenüber dem östlichen Neurer Gorbatschow einig zu werden, prügeln sich die westlichen Verbündeten auf offenem Marktplatz. Fassungslos muss man darüber den Kopf schütteln, wie die neue amerikanische Administration mit Holzhammermethoden versucht, die Bonner Bundesregierung auf Kurs zu bringen. Genauso unbegreiflich sind die rüden Methoden, mit denen Frau Thatcher, unterstützt von einer chauvinistischen britischen Presse, öffentlich und im Verborgenen gegen Kohl und Genscher schießt. Es ist schlimm, dass man über unsere politischen Freunde so etwas überhaupt schreiben muss. Es nicht zu tun, unsere Regierung nicht den Rücken zu stärken, würde der Zukunft des Bündnisses und dem Wohlergehen unseres Kontinents noch sehr viel mehr schaden. Die Tageszeitung Die Welt geht in diesem Zusammenhang auf die Europa-Initiative ein, die der amerikanische Präsident plane. Sie habe zwei schwergewichtige Gründe. Erstens, die USA verlieren ihre Führungsrolle, wenn sie die Diplomatie der Bewegung Gorbatschow überlassen. Zweitens, in Ost- und Mitteleuropa reift eine Situation heran, die politische Lösungen für den Kontinent erforderlich macht. Der Raketenstreit hat die große Szene zu lange mit einem Smog aus Egoismus, Angst und Ressentiments überlagert. Die Welt, in der wir leben, ist anders. In Wirklichkeit befindet sich das kommunistische Lager in einer schweren Systemkrise. Gorbatschow sucht nach Entlastung. Der Westen und seine Zentren USA, Westeuropa und Japan sind ökonomische Riesen. Sie können, wenn sie nur mutig und entschlossen geführt werden, den Kalten Krieg mit ihren Bedingungen begraben. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der amerikanische Präsident Bush will noch in dieser Woche Klarheit darüber schaffen, wie er sich die künftigen Beziehungen zur Sowjetunion vorstellt. Sein Sprecher Fitzwater kündigte für Freitag und Sonntag programmatische Reden des Präsidenten vor Studenten in Texas und in Boston an. Bush will sich auch zu der Frage äußern, wie sich der Westen angesichts einer anhaltenden Bedrohung durch die Sowjetunion verhalten solle. Weitere Einzelheiten nannte Fitzwater nicht. Nach Informationen der Tageszeitung Die Welt hat der amerikanische Präsident eine Neuordnung der politischen Verhältnisse in Europa im Auge. Kernpunkte seien ein militärischer Rückzug der Sowjetunion aus den anderen Ostblockländern sowie das Selbstbestimmungsrecht für diese Staaten. An eine Auflösung der Bündnisstrukturen denke Bush nicht. Wenden wir uns deshalb einem anderen Ereignis zu. Zuspielung in Panama. Die USA haben die Nase voll von Noriega, dem Mann, der offenbar nicht nur das Militär, sondern auch die Drogenszene beherrscht. Die Präsidentschaftswahlen vom letzten Sonntag annulliert, heftige Zusammenstöße in der Nacht. Der Kandidat der Opposition mit einer Eisenstange zusammengeschlagen. Es ist was los in Panama, Jörg Hafkemeyer berichtet. Die Überraschung in der Nacht zum Donnerstag war perfekt, als Yolanda de Rodriguez, der Vorsitzende der panamesischen Wahlkommission, vor den anwesenden Journalisten mitteilte, die panamesischen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen vom Sonntag werden annulliert. Die Begründung lautete, die Annullierung wird bekannt gegeben wegen der Vorwürfe des Wahlbetruges. Unklar ist, wann neue Wahlen stattfinden, und klar ist auch weiterhin, ob die Opposition Neuwahlen akzeptiert und die Annullierung respektiert. Unklar ist auch, wer die Übergangsregierung bilden soll, und vor allen Dingen ist völlig unklar, ob General Noriega weiter im Amt bleibt. Nach der gewaltsamen Auflösung einer Antiregierungsdemonstration in Panama City am Mittwochnachmittag Ortszeit, bei der die drei führenden Oppositionspolitiker leicht verletzt wurden, und der Verhaftung von zwei US-Militärattachés durch panamesische Uniformierte Als sich die Lage in der Kanalrepublik gut 3 Tage nach der betrügerisch verlaufenen Präsidentschaftswahl weiter zugespitzt. Obendrein haben die Militärbehörden des Landes 11 westliche Journalisten ausgewiesen, darunter 3 Franzosen, 2 Mexikaner und 3 US-Bürger. Die Alarmstufe für die rund 10.000 US-Soldaten in der Kanalzone ist am späten Mittwochabend erhöht worden. Nach unbestätigten Meldungen soll ein Demonstrant ums Leben gekommen sein. Der leicht verletzte christdemokratische Oppositionsführer Arias Calderón bestätigte am Mittwochnachmittag Ortszeit die gewaltsame Auflösung der Manifestation durch bewaffnete Zivilisten, die den Batallones de Dignidad, den von Noriega vor einigen Monaten geschaffenen sogenannten Bataillon des Anstands, angehören. Sie sind allgemein in Panama wegen ihres brutalen Vorgehens berüchtigt und konnten am Mittwoch, ohne dass die zusehenden Spezialeinheiten der Armee eingriffen, die Demonstranten der Opposition verprügeln. Guillermo Endara, der nach allen bisher vorliegenden seriösen Informationen für die Opposition diese Wahlen im Verhältnis von 3-1 gewonnen hat, wurde von mindestens einem Gewehrkolben getroffen und in ein nahegelegenes Hotel geschafft. Ein Vizepräsidentschaftskandidat ist verletzt, verschwunden und soll vom Militär festgehalten werden. Nachdem in der Nacht zum Dienstag die Armeeeinheiten mit Schützenpanzern im Gebiet der Hauptstadt verstärkt worden waren und General Manuel Antonio Noriega offenbar nicht gewillt ist, die Macht abzugehen, gehen seine Einheiten gegen die in großer Zahl protestierenden Bürger immer gewaltsamer vor. Dazu gehört auch, dass die Berichterstattung in den vergangenen 2 Tagen erheblich erschwert wurde. Fernsehsatellitenübertragungen sind angeblich aus technischen Gründen seit 2 Tagen nicht mehr möglich. Die Qualität der Telefonleitungen bei Auslandsgesprächen hat im gleichen Zeitraum rapide abgenommen. Telex- und Faxübermittlungen müssen zuvor ins Spanische übersetzt werden. Die nationale Presse berichtet denunzierend über die Opposition und jubelnd über die Regierungsparteien. Die fühlen sich mit der Unterstützung der Militärs als Sieger und sind ebenso wenig wie der starke Mann Noriega derzeit bereit, den Wahlsieg der Opposition zu akzeptieren. Ungewiss ist nach wie vor, wie lange sich der in Panama allmächtige Offizier angesichts des wachsenden Drucks gegen ihn in Lateinamerika noch halten kann. Der amerikanische Außenminister James Baker ist dort heute am 2. Tag seines offiziellen Besuches zu einem ausführlichen Meinungsaustausch mit Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow zusammengetroffen. In Moskau am Telefon nun die Kollegin Elfie Siegel. Guten Tag. Guten Tag. Frau Siegel, worum es bei der Begegnung Baker-Gorbatschow hauptsächlich gehen könnte, hat Außenamtssprecher Gerassimow wohl vorher erläutert, nämlich unter anderem um das Thema atomare Kurzstreckenwaffen. Die Sowjetunion hat ja Verhandlungen über die Raketen vorgeschlagen. Bonn möchte sie auch, Washington nicht. Was haben Sie dazu in Moskau erfahren? Nun, bisher war dieses Thema eben noch kein Thema, zumindest gestern nicht, bei der Begegnung von Baker und seinem sowjetischen Amtskollegen Schewardnadse. Heute Morgen nun das Treffen mit Gorbatschow. Die Erwartungen sind sehr groß gewesen. Man schließt nicht aus, dass der Kreml-Chef womöglich ein Angebot machen könnte, dass die Sowjetunion ihre atomaren Kurzstreckenraketen einseitig reduziert. Sie hat ja ein erhebliches Übergewicht bei diesen Waffen. Man weiß zur Stunde noch nichts Genaues, aber der amerikanische Außenminister wird bald eine Pressekonferenz geben und dann sind wir klüger. Der Vizeaußenminister Besmertnik hat allerdings nicht ausgeschlossen, dass ein solches Angebot von Gorbatschow kommen könnte. Frau Siegel, was man sich natürlich im Westen auch fragt, ist, wann der neue amerikanische Präsident Bush zum ersten Mal offiziell in seiner Funktion als Präsident mit Michail Gorbatschow zusammentrifft. Hat man etwas erfahren über einen möglichen Termin für ein mögliches neues amerikanisch-sowjetisches Gipfeltreffen? Man hat bisher überhaupt nichts erfahren. Gestern war das Thema Gipfel kein Thema, auch nicht. Und es geht, glaube ich, niemand davon aus, dass Außenminister Baker zum Abschluss seiner politischen Gespräche in Moskau einen konkreten Termin für einen solchen Gipfel bekannt geben wird. Beide Seiten sind natürlich nicht gegen einen Gipfel, aber dieses Thema wurde heruntergespielt. Es ist im Moment nicht aktuell. Man beschäftigt sich ja vielmehr damit, dass man jetzt in der 2. Junihälfte in Genf die Gespräche über die Reduzierung strategischer Rüstungen START wieder aufnimmt. Dies ist ein konkreter Erfolg sicherlich des Besuches von Baker in Moskau. Die Sowjets sind allerdings etwas enttäuscht. Sie hatten sich vorgestellt, dass die START-Gespräche schon Ende Mai wieder aufgenommen werden. Man habe doch zu viel Zeit verloren, meinte Gerassimow gestern. Die Waffen würden sich weiter anhäufen, es entstünden neue Waffen und die Militärs machen im Unterschied zu den Diplomaten keinen Urlaub. Nun, dieses ist sicherlich ein positives Zeichen und man muss abwarten, ob beide Seiten sich auch dazu äußern werden, wie ihre politischen Kontakte und in welchen Zeitraum, auf welchen Ebenen in Zukunft fortgesetzt werden. Ein weiteres konkretes Ergebnis des Baker-Besuches in Moskau, Frau Siegel, ist die Unterzeichnung einer Umweltvereinbarung für das Nordpolarmeer. Was ist geplant? Nun, Einzelheiten darüber kann ich Ihnen auch nicht mitteilen. Das Abkommen wurde heute Nachmittag unterzeichnet. Beide Seiten überlegen ja auch intensiv, ob sie künftig nicht nur im Gebiet der Ökologie zusammenarbeiten, enger als bisher, sondern auch auf den Gebieten der Bekämpfung von Rauschgiftsucht und des Terrorismus. Dieses waren sicherlich auch wichtige Gesprächspunkte bei Bakers Besuch in Moskau. Aber auch darüber werden wir sicherlich mehr erfahren, wenn der amerikanische Außenminister in Moskau seine Abschlusspressekonferenz gibt. Im Programm ist der Streit über die Modernisierung der Kurzstreckenraketen. Als die Bonner Regierungsparteien unlängst ihren mühsam gefundenen Kompromiss über die atomaren Kurzstreckenraketen verkündeten, taten sie dies nicht ohne Stolz. Längst aber ist der Streit um diese Waffen kein NATO-interner Streit mehr. Längst sind sich die Koalitionspartner selbst nicht mehr einig über das, was mit den Lance-Raketen geschehen soll. Alle berufen sich auf einen Kompromiss, aber offenbar alle mit anderem Hintergrund. Den Stand der Diskussion von heute fasst Dieter Kopp im Bonner Studio zusammen. Nun, der Streit um die Zukunft der atomaren Kurzstreckenraketen ist nicht nur innerhalb der NATO nicht ausgestanden. Er schafft auch, Sie sagten es, Frau Welter, zunehmend Ärger in den Reihen der Koalition. Interpretationsunterschiede mit Blick auf den einmal geschlossenen Koalitionskompromiss werden sichtbar. Teile der Union tun sich schwer, sich mit dem zu identifizieren, was in der Koalition ausgehandelt wurde. Fraktionschef Dregger musste heute eine kontroverse Diskussion der außen- und sicherheitspolitischen Experten von CDU und CSU erleben, in der, so ist zu hören, an der Forderung nach baldigen Verhandlungen über die atomaren Kurzstreckenraketen gerüttelt wurde. Breite Ablehnung schlug erneut der Option einer dritten Nulllösung entgegen. Im Kreuzfeuer der Kritik aus den Reihen der Union steht wieder einmal Bundesaußenminister Genscher, der die Vorgaben für die Marschroute der Bundesregierung geliefert hat. Der Streit eskalierte heute, so argumentierte etwa CSU-Generalsekretär Huber schon frühmorgens im Deutschlandfunk. Aus wahltaktischen und parteipolitischen Überlegungen dürften die wichtigen Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik nicht durch Auslegung verwischt werden. Genscher wurde in der Union eine einseitige Interpretation des Koalitionskompromisses angelastet. Die Liberalen blieben die Antwort nicht schuldig. Zwar versuchte der Parteivorsitzende Lambsdorff zu einem frühen Zeitpunkt noch, ihn aufzuhalten und mit der Bemerkung zu entschärfen, wenn die CDU-CSU mit Problemen, so sie solche sehe, an uns herantritt, werden wir uns mit ihr unterhalten. Eine dritte Nulllösung zu einem späteren Zeitpunkt nannte er nicht ausgeschlossen, wenn die konventionelle Abrüstung zum Ergebnis führt, dass auf beiden Seiten nur noch defensiv geeignete Streitkräfte vorhanden sind. Einen Koalitionsstreit freilich verneinte er noch. Genscher selbst nannte wenig später die Unionskritik allerdings einen schwerwiegenden Vorgang. Und die drei stellvertretenden FDP-Vorsitzenden Adam Schwetzer, Baum und Gerhard machten am Nachmittag, ungewöhnlich genug, in einer öffentlichen Erklärung deutlich, dass die Geduld der Liberalen nicht mehr länger strapaziert werden darf. Die FDP stehe vorbehaltlos zu der Position, die der Bundeskanzler in seiner Regierungserklärung vom 27. April vorgetragen habe. Die Union müsse nun Klarheit schaffen. Sie müsse diese Position ohne Wenn und Aber stützen, damit die Regierung sie in der NATO umsetzen könne, wird weiter wörtlich erklärt. Die scharfen Töne auf beiden Seiten lassen aufhorchen. Viele in der Union sind es offensichtlich leid, sich vom populären Außenminister immer wieder die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Die FDP schart sich entschlossen hinter Genscher. Gefordert, so hieß es heute, nicht nur in der liberalen Parteizentrale in der Bonner Braunscheidstraße, sei jetzt der Kanzler Kohl, müsse den Regierungskurs durchsetzen. Und damit gebe ich zurück nach Köln. Vielen Dank von Bundesaußenminister Genscher in London. In London musste der Bundesaußenminister den von Bonn nach außen jedenfalls abgestimmten Kurs verteidigen, und zwar gegen die Linie Großbritanniens, das von Verhandlungen über diese Systeme ja nichts wissen will. In London begrüße ich den Kollegen Klaus Kaster. Sie kommen soeben von der Pressekonferenz Genschers. Ist man sich näher gekommen? Ja, das wollten eigentlich alle Korrespondenten in London wissen, aber der bundesdeutsche Außenminister kam, sah und verschwand dann auch gleich wieder. Auf der Pressekonferenz für die deutschen Journalisten gab sich Hans-Dietrich Genscher nicht sehr gesprächig. Seine wichtigste Aussage war, das Verständnis ist in der strittigen Raketenfrage größer geworden und es sei im Interesse aller Beteiligten, dass man ein gutes Ergebnis für den NATO-Gipfel Ende des Monats erreiche. Inhaltlich wollte der Außenminister zum Verlauf des Gespräches mit seinem britischen Kollegen Sir Geoffrey Howe nichts sagen. Es sei ein sehr nützlicher Meinungsaustausch gewesen und man habe sich für nächste Woche wieder verabredet. Nach dieser Aussage mussten dann die Mikrofone wieder abgebaut werden und der Außenminister gab noch ein paar Hintergrundinformationen, die aber auch nicht informativer waren als der erste Teil der Pressekonferenz. Herr Kaster, was denkt man denn in Großbritannien jetzt im Vorlauf zum Gipfel in Brüssel Ende Mai? Ganz interessant war, was heute in den Zeitungen drin stand. In den englischen Medien wurde darüber spekuliert, warum Genscher überhaupt nach London komme. Die Positionen seien doch eigentlich klar, schrieb zum Beispiel die Times. Aber Beobachter sahen in dem Besuch vor allem eine Höflichkeitsgeste. In Großbritannien gab es vereinzelt Kritik in den letzten Wochen an Genscher, weil er zwar gemeinsam mit Verteidigungsminister Stoltenberg die USA über die bundesdeutsche Position in der Frage der Kurzstreckenraketen informiert habe, aber auf dem Rückweg von Washington nicht wenigstens Station in London gemacht habe. Genscher entschuldigte sich seinerzeit mit Terminproblemen. Und was vielleicht noch ganz interessant ist, die Verhandlungen gehen weiter nächste Woche. Wie schon gesagt, wird also Genscher noch einmal seinen britischen Kollegen Howe treffen und morgen wird Genscher auf den amerikanischen Außenminister in Brüssel treffen und auch weiter Gespräche führen. Die Leute, die politisch Bescheid wissen hier in Großbritannien, die wissen natürlich auch, dass die Briten ein bisschen nachgeben müssen in ihrer Position, aber im Grunde ist man nicht sehr verhandlungsbereit, das wird überall gesagt und man beobachtet mit großem Interesse jetzt den Streit innerhalb der Koalitionsparteien und man sagt, ja, wenn die schon streiten und sich nicht einig sind, dann kann unsere Position ja nicht ganz so falsch sein. Vielen Dank, Klaus Kaster, nach London. Moskau. Der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow hat den Vereinigten Staaten vorgeschlagen, über die Verringerung der atomaren Kurzstreckenwaffen zu verhandeln. Dabei bot Gorbatschow einseitige sowjetische Abrüstungsvorleistungen an. Dies teilte der sowjetische Außenminister Schewardnadse mit. Gorbatschow habe das Angebot dem amerikanischen Außenminister Baker unterbreitet. Schewardnadse sagte wörtlich, die Vorschläge Michail Gorbatschows enthalten einige einseitige Maßnahmen, die Verringerung taktischer nuklearer Arsenale in Europa betreffend. Einzelheiten nannte der sowjetische Außenminister nicht. Baker soll die Möglichkeit haben, morgen die NATO-Verbündeten in Brüssel zu unterrichten. Anschließend würden die Einzelheiten des sowjetischen Vorschlags veröffentlicht, sagte der sowjetische Außenminister. Den unter den Bonner Regierungsparteien ausgelösten Raketenstreit verurteilte Bundesaußenminister Genscher als schwerwiegenden Vorgang. Genscher und die FDP halten eine dritte Nulllösung für möglich, Fortschritte bei der Abrüstung der konventionellen Waffen und Streitkräfte vorausgesetzt. CSU-Generalsekretär Huber schloss dagegen den vollkommenen Abbau der atomaren Kurzstreckenwaffen völlig aus. Washington. Die Vereinigten Staaten wollen nach Informationen der Fernsehanstalt NBC Truppen nach Panama schicken. Wie der Sender berichtet, sollen zusätzlich mehrere tausend Soldaten die amerikanischen Zivilisten vor Unruhen schützen, die nach der umstrittenen Präsidentenwahl vom Sonntag ausgebrochen sind. Laut NBC sind bereits Kampfverbände alarmiert worden. Präsident Bush will sich nach Angaben des Senders noch heute die Unterstützung des Kongresses sichern. In der Panama-Kanalzone sind 10.000 US-Soldaten stationiert. Die Regierung in Panama hat inzwischen die Wahlen vom Sonntag für null und nichtig erklärt. Als Begründung nannte sie Einmischung von außen. Bundesaußenminister Genscher sprach von Wahlbetrug und von einem Anschlag auf die Demokratie.